Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Krähennest, Podcast der Piratenpartei NRW, heute mal unterwegs. Ich bin Bernd Pirat, ich befinde mich mal wieder im schönen Soest. Mich hat es heute hierher verschlagen, weil, ja, ich würde sagen, aus meiner Sicht ist hier heute eine besondere AK-Gründung passiert. Aber dazu wird meine Interviewpartnerin gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Würdest du dich bitte kurz vorstellen, Inge? Mein Name ist Inge Schmidt-Bartel, ich wohne in Soest und ich bin hier im Kreisverband Soest-Beisitz. Ja, genau, ihr habt es neulich Wahlen, kurz vor dem Landesparteitag. Ja. Da ist der Fitz ja, hat sich nicht wieder abstellen lassen, dann bist du gewählt worden, genau. Ja, der AK, der heute gegründet worden ist. Erzähl doch mal kurz darum, wobei es sich da handelt. Dann kannst du die Information direkt weitergeben. Ja, es geht einfach darum, dass wir etwas gegen die Altersarmut tun wollen. Es ist einfach so schlimm geworden. Es gibt so viele Menschen, die sich einfach nicht mehr, wenn sie in Ruhestand sind, ihre Wohnung leisten können, ihr Haus leisten können. Die haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet und sind dann in Ruhestand und kommen in die Altersarmut. Und ich höre das immer wieder, dass sie sagen, also ich kann jetzt mein Haus nicht behalten, ich musste zu meiner Schwester ziehen, ich kann meinen Kindern meinen Enkelkindern keine Geschenke mehr machen und so. Das hat sich in letzter Zeit so gehäuft, dass ich gesagt habe, das ist doch unmöglich, das kann doch gar nicht wahr sein. Und ich bin der Meinung, und wenn man mit den Menschen dann mal spricht und sagt, mach doch irgendwas, dann sagen die, nee, wir können nichts machen. Wenn ich dann sage, warum, dann sagen die, ja, das macht alles der Staat. Aber der Staat, das sind ja wir und wir leben in einer Demokratie. Und in einer Demokratie hat jeder eine Stimme. Und wir haben 20 Millionen Rentner und wir haben 20 Millionen zukünftige Rentner. Und ja, da muss doch irgendetwas gemacht sein. Es kann nicht sein, dass Menschen, die 40 Jahre gearbeitet haben, dass sie dann in Altersarmut leben. Das ist unmöglich. Mhm. Das ist ja nicht so wie bei Herrn Wulff, dass man dann eher ein Sold kriegt, wenn man in den Ruhestand geht. Ja, das ist auch sehr fragwürdig, zumindest sehe ich das so. Ja, Sie haben heute Abend dann den Arbeitskreis Rentenpolitik und Altersarmut gegründet. Ja. Das Ganze hat offline stattgefunden, weil ich sag mal, ich mit meinen 33 Jahren hier den Altersdurchschnitt drastisch gesenkt habe. Und da wird vom KV Soest auch noch Aufbauarbeit geleistet, wurde mir gesagt. Aber es war eine schöne Runde. Ihr habt eure Themen besprochen, die Gruppen aufgeteilt. Was mich jetzt, das könnt ihr alles, wir haben das aufgenommen, das wird auch noch veröffentlicht. Was mich jetzt interessiert ist, du bist die Sprecherin von diesem Arbeitskreis, wie bist du zu dieser Thematik überhaupt gekommen? Beziehungsweise bei dir ist ja noch das Besondere, wie du überhaupt zu den Piraten gekommen bist. Fangen wir damit an. Ach, du sprichst darauf an, dass ich vorher in der Rentnerpartei war? Genau. Ja, das aus diesem Grund bin ich schon in die Rentnerinnen und Rentnerpartei gegangen, weil ich einfach etwas dafür tun möchte. Auch nicht für die Rentner heute nur, sondern auch für die zukünftigen Rentner. Genau. Und das war eben mein Thema, weshalb ich zu der Rentnerinnen und Rentnerpartei gegangen bin. Ich war auch Kreisvorsitzende hier in Soest. Aber wir kamen irgendwie nicht voran. Mhm. Und da haben wir schon vor circa einem Jahr oder noch etwas länger, hatten wir schon mal Kontakt aufgenommen mit den Piraten, haben gesagt, warum schaffen die es und warum schaffen wir es nicht. Dann haben wir eine sehr nette Zusammenkunft gehabt. Damals war eine Sitzung vom Landesverband in Blauen Saal. Ja, genau. Und das hat mich schon fasziniert, was da los war. Und wir haben dann Sven kennengelernt und wir haben gedacht, Mensch, also das ist eine gute Sache. Wir können uns gegenseitig, wir können voneinander lernen. Für uns war das auch einmal einfach ein Problem der Technik. Weil man sich immer Briefe schreiben muss und Einladung und was weiß ich. Also das dauerte alles furchtbar lange. Da haben wir gesagt, eigentlich noch nicht mit dem Hintergrund, dass wir in die Piratenpartei eintreten, sondern wir haben gesagt, wir wollen uns mal öfter treffen und wir wollen voneinander lernen. Ja. Wir haben vielleicht etwas mehr Struktur und ihr habt halt mehr Technik. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen. Und dann war ja die Wahl von NRW und dann sind sie auch nicht zur Wahl angetreten. Und es ist immer sehr schade, wenn man in einer Partei ist, die überhaupt nicht zur Wahl antritt. Dann kann ich nichts erreichen. Dann lohnt es sich nicht, in der Partei zu sein. Ganz genau. Und ich habe hier einen sehr guten Kreisverband gehabt. Ich hatte auch sehr viele junge Leute drin. Und die haben dann irgendwann gesagt, also so machen wir das nicht mehr. Was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch mal nochmal mit den Piraten treffen. Dann haben wir uns mit den Piraten getroffen. Wir waren auch dann mal in Una. Das war damals, als ihr euch vorbereitet habt für die Landtagswahl. Und dann waren also meine Mitstreiter wirklich erstaunt, wie das so bei euch zugeht. Und dann haben wir einen Arbeitskreis gegründet und haben gesagt, gucken wir mal, was wir in Zukunft machen. Ja. So, und dann haben wir uns auch wieder getroffen hier mit den Piraten und dann haben wir uns entschlossen, bei euch einzutreten. Ja, also sprichst du jetzt nicht mehr von euch, sondern von uns. Ja. Genau. Also das war jetzt rückwirkend. Ja, genau. Aber unter der Prämisse auch, dass wir wirklich unser Thema, was uns am Herzen liegt, eben die Altersarmut und die Rentenpolitik, dass das für uns ungeheuer wichtig ist, dass wir das weitermachen können. Das war unser Gespräch dann und so ist es eben jetzt, dass wir das auch gerne machen wollen, weil das unser Thema ist. Weil wir es auch gut finden in einer so jungen Partei, wir es sind. Schön, ja. Dass wir da als Ältere auch mitwirken können. Ich finde es einfach ungeheuer wichtig, dass Jung und Alt in einer Partei sind, weil man einfach voneinander lernen kann. Und man kann dann ja viel mehr erreichen, wenn der eine auf den anderen hört. Genau. Also jetzt muss man auch sagen, ich habe ja jetzt diese Gründungssitzung mitgemacht. Ich habe mir das Thema angehört. Wie eben schon gesagt, könnt ihr euch alles auch anhören. Und alles, was hier besprochen war, war auch für mich sehr piratisch, weil es wirklich um das System ändern geht, Richtung BG wurde auch teilweise diskutiert, wie man die Rente umformen kann, wie man die Rente grundlegend auf sinnvoller Basis, auf Fakten und Tatsachen so regeln kann, dass es jetzt gerade nicht nur für die aktuellen Rentner ist, sondern auch für mich. Ich sag mal, wenn ich in 34, 35, 36, 37, 40 Jahren in Rente gehe, dass das jetzt schon geändert wird und die Rentensysteme für die Zukunft gesichert wird. Ja, natürlich. Ne? Und das gesamte Rentensystem muss geändert werden, so geht das nicht weiter. Ja, sonst fliegt es uns um die Ohren. Genau, und das ist einfach, das liegt uns am Herzen, das wollen wir machen und da werden wir auch ganz intensiv, das hast du vielleicht auch gemerkt, das ist eine sehr interessierte Gruppe und das werden wir auch ganz intensiv vorantreiben. Ihr habt es eben gesagt, enger Zeitplan. Ihr wollt für den Bundesparteitag schon Dinge vorbereiten. Ja. Wenn ihr es zeitlich hinkriegt, habt ihr ja jetzt Arbeitsgruppen eingeteilt. Ja. Es wurde eben schon so ein bisschen im Hintergrund diskutiert, wie das dann auch die Möglichkeit ist, ich sag mal, interessierte Piraten aus weiteren Teilen Nordrhein-Westfalen. Der AK war jetzt nur Nordrhein-Westfalen, oder habt ihr Bundes-AK gesehen? Nein, das ist erstmal nur Nordrhein-Westfalen, und? Aber es soll doch sehr schnell dann auf Bundesebene auch passieren. Ja gut. Also die Frage war, wie kann man andere Piraten aus Nordrhein-Westfalen einbinden, wenn ihr hier so eine Offline-Veranstaltung macht und wie das in die Zukunft weitergeht. Habt ihr da schon euch Gedanken darüber gemacht, Rücksprache mit dem KV hier vor Ort gehalten oder soll das jetzt erst noch kommen? Es war ja erstmal heute die Gründungsversammlung und es war ja auch wichtig, wie viele Leute interessieren sich überhaupt dafür. Und das war erstmal das Wichtigste überhaupt. Und ich denke schon jetzt durch eure Präsentation und überhaupt denke ich, dass da noch der ein oder andere wirklich dazu kommt. Ja, ich würde auch gerne deine Kontaktdaten dann veröffentlichen, wenn du das erlaubst. Ja, selbstverständlich. Müssen wir gleich notieren, dann würde ich die auch auf unsere Blogseite setzen, beziehungsweise dann auch, ich werde extra für die so als herausragend ist, wo die an der Info-Liste nochmal eine Mitteilung schicken, dass wir das aufgenommen haben und darauf hinweisen, dass man die Kontaktdaten findet. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wunderbar. Ich glaube, das passiert nur alten Leuten. Nee, das passiert mir auch ab und zu. Aber du wolltest bestimmt sagen, also wie wir weiterhin Kontakt zu mehreren anderen Piraten noch bekommen. Aber ich denke, auf diesem Weg passiert das ja schon. Ja. Und ich muss auch sagen, als ich diese Rundmail geschrieben habe, haben mir auch eigentlich aus ganz Deutschland auch schon Piraten geschrieben und haben gesagt, das finde ich gut, dass du das machst und so weiter. Also das hat mich eigentlich sehr gefreut. Ich denke bestimmt, dass es so groß ist. Das ist einfach wichtig, das Thema, das muss einfach in Angriff genommen werden. Das ist einfach unheimlich wichtig. Ja, klar. Wie hier eine Teilnehmerin schon gesagt hat, das ist das eine Ende auf der sozialen Seite, das andere ist halt die Seite mit den aktuell schwachen Leuten, die wo jetzt das BGE greift, ist das hier die andere Seite. Ich halte das auch für wirklich wichtig. Ja. Im Prinzip war das zu dem AK. Möchtest du sonst noch was erzählen über dich? Also ich finde es relativ spannend, weil ich habe hier jetzt auch Pirat sitzen, der ist 90 Jahre alt, habe ich das erste Mal, ne? Normalerweise gehöre ich mit zu den Ältesten auf den Stammtischen, das ist also schon relativ witzig. Echt? Also es gibt bei uns auch Ältere, aber wir haben halt mit 30, 40 ist man, wir schon mit zu den Älteren bei uns. Ja. Ne? Also zu diesem alten Piraten muss ich natürlich sagen, das ist mein Papa. Ah, wunderbar. Und als ich ihm gesagt habe, du weißt was, wir kommen so nicht voran und ich gehe in die Piratenpartei, dann hat er gesagt, das machst du vollkommen richtig, ich bin dann ab heute auch Pirat. Ja. Das fand ich ganz großartig. Klasse. Und wenn ich über mich etwas erzählen soll, ich bin also Mutter von 5 Söhnen und einer Tochter und deshalb 14 Enkelkinder, falls euch das dann auch noch interessiert. Und ich finde, wir haben einfach sehr viel Verantwortung. für diese jungen Leute. Und das ist für mich eben auch sehr wichtig, dass man sich damit beschäftigt, weil die jungen Leute, wie du, 34, 35 oder 40, die haben eben auch wenig Zeit, sich selbst drum zu kümmern. Das hat mich eben auch bei den Piraten fasziniert, dass wir so viel zusammenbekommen, so viele Leute zusammenbekommen, weil eigentlich sind die jungen Leute überhaupt gar nicht an der Politik interessiert. Bis das, vor den Piraten war ich das auch nicht, muss ich sagen. Das hat mich bei euch auch einfach fasziniert, das finde ich ganz toll. Und es ist aber auch so, dass die jungen Leute eben durch ihre Arbeit und durch Kinder und was weiß ich, die haben einfach nicht so viel Zeit. Ja. Und wir sind ja nun halt schon mal so alt, in Anführungsstrichen, dass wir die Kinder groß haben und dass wir dann etwas dafür tun können. Es kann doch nicht sein, dass ihr demnächst, ihr zahlt jetzt ganz viel Geld ein. Ja. Ihr kriegt demnächst keine Rente und müsst uns noch mit ernähren. Das geht doch nicht. Ja. Ich finde, dafür haben wir einfach die Verantwortung. Das ist für mich auch eben eine harte Sache, das hat eben auch einen Grund. Mhm. Ja, wie ich eben schon sagte, im Prinzip, ich bin noch kinderlos, wir wollen jetzt demnächst nochmal loslegen, meine Frau und ich. Mal gucken, wann, hängt also auch von unserer Situation ab. Aber wir sind so diese Sandwich-Generation. Wir zahlen jetzt nach oben. Ja. Wir gehen davon aus, ich bin da sehr pessimistisch nach dem jetzigen System. Ich hoffe, wir ändern das, und wir sind ja da auch zu ändern. Nach dem jetzigen System gehe ich davon aus, ich kriege hinterher kein Geld mehr. Ich muss jetzt für meine Kinder bezahlen. Das Schreckgespenst, Studiengebühren und alles, was damit dranhängt, ist meines Erachtens auch nicht komplett weg. Da ist die Frage, was muss ich nach unten zahlen, was muss ich nach oben zahlen? Und da muss ich noch für mein eigenes Alter vorsorgen. Also ich denke auch, dass das zu regeln von einem oder anderen Punkt ab sehr wichtig ist. Aber das sage ich jetzt zum dritten Mal. Ja, vor allen Dingen, ihr müsst ja auch jeden Monat in die Rentenkasse einzahlen. Ja, klar. Da sagt keiner, das ist freiwillig, ihr müsst das bezahlen. Ja. Also bitteschön, wer in die Rentenkasse einzahlt, der soll auch etwas aus der Rentenkasse bekommen. Ja, genau. Und eben nur derjenige, der einzahlt in die Rentenkasse. Das ist eben ganz wichtig. Deshalb habe ich das auch mit der Transparenz gesagt. Es kann nicht jeder sich aus den Rentenkassen bedienen. Wo gibt es denn sowas? Ja, wer bedient sich denn alles aus den Rentenkassen, wenn du das schon so sagst? Ich habe den Anfang der Runde nicht ganz mitgekriegt, was gesagt wurde, deswegen... Ja, erstmal bedient der Staat sich überhaupt, wenn er etwas braucht. Mhm. Das sind, wie ich habe zum Beispiel angeführt, wie damals, als diese Vorverrentung war, als die Leute alle mit 58 und 55 schon in Rente gehen mussten, dann hat man das wird aus der Rentenkasse bezahlt. Das geht nicht, das hätten die Firmen bezahlen müssen, oder das hätte halt aus der Staatskasse bezahlen müssen, aber nicht aus der Rentenkasse. Ja, klar. Und so weiter. Mhm. Das geht nicht. Ja, und das transparent darstellen. Ja, und deshalb muss der Staat heute dazu zahlen, aber er zahlt nur das, was in der Stadt, was über ist angeblich. Mhm. So, und das ist nicht genug. Das haben die Renten von früher, die waren früher 70% vom Brutto, die sind heute nur noch 51% vom Netto. Ne? Wie soll da ein, und schon durch den Euro, überleg mal, die haben 2000 D-Mark hat man früher Rente bekommen. Ja. Da hast du 500 D-Mark für die Miete bezahlt, da konntest du gut 5.500 noch leben. Durch den Euro ist es die Hälfte und du bezahlst, kriegst jetzt 1.000 Euro, musst 500 Euro Miete bezahlen. Das ist doch alles widersinnig. Ich habe das gerade gestern erlebt. Ich habe mir gestern den Luxus, erstmal den Luxus gegönnt und bin mit meiner Frau ins Kino gegangen. Und wir haben nur für den Eintritt 22 Euro bezahlt. Das sind 44 Mark. Ja. Umgerechnet. Und ja. Man sagt nur, man soll nicht umrechnen. Ich bin so ein alter Idiot, der trotzdem umrechnet. Ja. Und das ist 13 Jahre her, dass wir D-Mark hatten. Ja. Und für D-Mark bin ich mit 44 oder vielleicht mit 50 Euro bin ich zu zweiter reingegangen. Wie gesagt, das war nur Eintritt. Ja. Mit 50 Mark bin ich dann mit zwei Leuten reingegangen, hatte meine Cola dabei, hatte meine Nachos dabei, hatte meine Links dabei. Das war alles zusammen. Ja. Und, ne? Also ich finde, das ist sehr viel Wertverlust gewesen. Also dieser Reallohnverlust, wenn man das immer so schön verklausiert, dieses Neusprech. Und wie du sagst, das schlägt jetzt bei den Rentnern genauso zu. Ja, und weißt du, was mich auch so furchtbar ärgert, das habe ich schon in Essen gesagt bei den Sozialpiraten, kurz vor der Wahl, dann kommen die Politiker auf einmal wieder, interessieren sich für die Rentner. Und das ist das typische Beispiel, wie das ja schon vorher gesagt hat, mit der Frau von der Leyen. Jetzt kommt sie an und sagt, ja, wir müssen Renten, wir müssen die Renten erhöhen, wir müssen dies machen, jenes machen. Ja. Nach der Wahl ist alles wieder vergessen. Dann ist kein Geld in der Staatskasse drin. Ja, ne, aber wir lassen uns das ja auch gefallen. Ja, das ist es doch. Viel zu viel leer. Genau, und deshalb müssen wir ja unbedingt das machen. Ja, das, was ich auch so immer erlebe bei den Leuten, bei den Piraten, meine Leute trifft, das sind viele Leute, die sich halt irgendwann mal dieser Punkt erreicht, wo die sagen, wir müssen jetzt was machen. Das reicht. Wie du gerade sagtest, wir lassen uns gefallen und die haben den Punkt erreicht und wollen sich nichts mehr gefallen lassen. Und dann politisieren sie sich momentan und gehen halt einen großen Teil nicht nur, aber auch einen großen Teil in die Piraten. Das war bei mir genauso. Mhm. Und deswegen, ich sag mal, wer hat das denn gesagt? Neulich auf Twitter habe ich das gelesen, der Johannes Bonanna war das, glaube ich, und hat gesagt, wir sind keine Partei, wir sind eine Bewegung. Nee, stimmt gar nicht. Es waren die Kafflinger im Blog-Eintrag über die Linken, weil das die sind eine Ideologie, wir sind eine Bewegung. Und ja. Ich finde das auch so. Ich finde das halt auch gut, dass das jetzt auch die Elterngeneration mitnimmt. Ne? Dass von diesen Internet-Nerds, Geeks, wo ich mich zuzähle, dass jetzt wirklich dann auch in die breiteren Geschichten der Gesellschaft reingeht und dieses was ändern wollen. Nicht mehr, ich sag mal, denselben Ansatz, den ihr habt, gerade das so zu ändern, dass es für die Leute gut wird. Und nicht einfach nur verwalten und für die Firmen gut zu machen, schlimm besser, wie es momentan mit der Politik ist und durch diese Spontanaktion, diese Werbeaktion, wie du es gerade gesagt hast, dann nochmal die Leute verblenden und sagen, wir tun ja was für euch, aber wirklich gar nichts tun. Ja, aber weißt du, das hat natürlich auch damit zu tun. Jeder hat auch heute in seinem Bekanntenkreis oder Umkreis irgendjemanden, der dieses Problem hat. Mhm. Wo die nicht mehr genug Geld haben, die sich dies nicht mehr erlauben kann, wo Geschwister zusammenziehen und so weiter, wenn der Mann gestorben ist, also wir können uns nur noch eine Wohnung leisten, aber wenn wir zusammen sind, können wir uns wenigstens noch ein Auto leisten und so weiter. Es wird immer schlimmer. Ja. Jeder hat irgendwo das mal gehört, jeder hat irgendwas damit zu tun und langsam wird man dann wach und sagt, Mensch, da müssen wir doch das machen. Ja, das finde ich gut, dass ihr das heute angefangen habt, in dem Punkt Rente, weil da fehlt uns alles an, da fehlt uns einiges noch in der Piratenpartei. Ich bin gespannt, schreibt uns in den Blog, gebt uns Nachrichten, was ihr davon haltet da draußen. Wir warten jetzt mal ab, bis die, ist schon vorbei. Gebt uns mal, was ihr darüber denkt. Findet ihr das gut, findet ihr das nicht gut? Sagt uns eure Meinung, wir leiten das dann weiter. Beziehungsweise wir geben dir den Rest, dass du selber nachgucken kannst, wenn denn Kommentare kommen, weil Kommentare sind auf der Lage seht. Und ich wünsche euch viel Glück für den AK. Wir werden die Kunden verbreiten. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Super, danke auch. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.